Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Sie. Dennis! Wohnzimmer! Ich benutze jetzt immer Snapchat. Da kann man Bilder versenden, die sich innerhalb von wenigen Sekunden selbst zerstören. Das ist voll sicher. Ja, kommt gerade im Fernsehen. Heute wurden 200 Screenshots von Snapchats mit Manuel Lahr veröffentlicht. Oh nein, an Screenshots habe ich gar nicht gedacht. Auf diesen Fotos posiert er im Hochzeitskleid mit einer Barbie. Quatsch, das war Ken. Alter! Aber abgesehen von Screenshots sind Snapchats voll sicher. Klar. Guck mal, der Krimi hier. Sir, wir haben mit ein paar wenigen Handgriffen die versendeten Snapchat-Fotos des Handys rekonstruiert. Ach, Menno. Hola, Jungs. Hi, Sie. Erinnerst du dich an das Video, das ich dir per Snapchat gesendet habe? Das, wo du Piggledy und Frederik nachgespielt hast? Keine Details. Das hat sich doch gelöscht, oder? Ja, aber vorher hab ich's mit meinem zweiten Handy abgefilmt. Guck. Frederik, ja, Piggledy, findest du auch, dass Manuel jetzt twerken sollte? Ja. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Subway-Filialen. Tag, Herr Braunschweig. Kennen Sie Snapchat? Ach, das taucht nichts. Damit kann man keine Fotos von DSDS-Gewinnern machen. Wieso nicht? DSDS-Gewinner erhalten sich keine 5 Sekunden. Lasst euch von Noob und Nerd wecken. Mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.